Igor, mach es endlich fertig. Verdammte Scheiße, ich will nicht. Kunde kann nicht ehrlich warten. Was? Hallo, entschuldigen Sie. Hallo, Sabo, wer ist dort? Panzer. Panzer! Vergessen Sie. Kontinentale Versicherung Carsten Heyer, guten Abend. Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Bin ich jetzt bei den Versicherungsheini? Heini? Ja. Wie Heini? Ja, ja, so sind wir der Versicherung, ja. Es geht sich um Folgendes, und zwar züchte ich so Schildkröten, Wasserschildkröten. Ja. Ne? Jetzt habe ich eine abgerichtet, dass die so Paketpost wegbringen kann, übers Wasser. Wie? Die Schildkröte oder was? Richtig. Die Frage ist, ob ich die bei Ihnen versichern kann. Leck mich am Ärmel, die Schildkröte. Wenn ich die also jetzt mit der Paketpost, sagen wir mal, in den Rhein reinlasse und die bringt die bis nach Hamburg in der Alster. Ja. So, mal angenommen, die kommt weg. Ja. Ja. Die Schildkröte. Richtig, genau. Das sie mir sagen, so. Wir sind ja bei der Versicherung, nicht im Zoo. Nein, ich habe ja die Schildkröte. Was würde mich das denn kosten im Monat als Beitrag? Wir haben Hunde haben wir versichert, Pferde haben wir versichert, eine Esel haben wir versichert, aber wir haben noch keine Schildkröte versichert. Das so eine Kalkulation, die können wir noch nicht aufstellen. Wie soll das da jön? Ja, weiß ich, Sie sind doch die Profis. Das ist ja kein normales Transportmittel, so ein Schildkröte. Normalerweise haben sie Schildkröte im Aquarium, ich kann nicht das Aquarium kann ich versichern, weil da ein Schildkröte die Post durch die Länder schickt. Das geht doch nicht. Sekunde mal. Hilde! Was? Hilde! Denk mich am Arsch, ist der Radendoll, der Kerl, kann man da tipp laut stellen? Ich hab den Mann dran. Was? Von der Versicherung. Ja, ich ja, hab, ja. Ah, nee, Moment, ich bin doch mit meiner Frau am Reden. Sekunde, ey, wat ja, will was will denn die, vermehrt die Frau dann jetzt noch? Soll auf Ehepaar laufen oder was? Nein, die ist ja immer da, die hat nichts mit der Post zu tun. Also. Das ist aber die Tante von meiner Frau Hilde. Ja. Die Angelika. So, ja. Wenn die Post jetzt sozusagen auf die Schildkröte drauf und dann nach Hamburg geschickt wird, ja, kann ja einiges passieren. Ja, das geht nicht. Ja, so Risiko ist ja nicht kalkulierbar. Wie stellst du das dafür? Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, wie verbleiben wir jetzt? Du nimmst Schildkröte in das Aquarium oder macht doch einen Supp aus der Schildkröte und dann ist er tot. Und die Post? Ja, und die Post bringst du selbst nach Hamburg. Alles klar. Herr Grete, guten Tag. Pancha, ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Pancha. Hallo? Hallo? Es geht sich um Folgendes, und zwar wollte ich nachfragen, ob bei Ihnen mein Hörgerät abgegeben wurde oder ob ich das hab dagelassen. Nein, tut mir leid, ist keins hier geblieben. Ist das weggekommen? Finden Sie das nicht mehr? Hallo? Herr Pancha? Ja? Finden Sie das Hörgerät nicht mehr? Ist das weg? Ich hab mein Hörgerät bei Ihnen abgegeben worden. Nein. Hallo? Hallo? Hier ist kein Hörgerät von Ihnen abgegeben worden. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Junge Frau? Ja? Hier ist Panzer. Bin ich jetzt verbunden worden? Sie sind die ganze Zeit mit mir verbunden. Es geht sich um Folgendes. Ich weiß. Und zwar habe ich ein Hörgerät, wollte ich fragen, ob bei Ihnen ein Hörgerät abgegeben wurde oder ob ich das dagelassen habe. Nein. Nein. Hallo? Hallo? Haben Sie mein Hörgerät? Nein. Ja, ich warte. Es ist nichts abgegeben worden, Herr Pancha. Hallo? Hallo? Mein Name ist Pancha. Ich weiß. Bin ich jetzt verbunden worden? Nein, Sie sind immer noch mit mir verbunden. Ja, es geht Sie um Folgende. Ich weiß. Hallo? Ja, ich weiß es. Ja, ich warte. Nein, Sie brauchen nicht zu warten. Hier ist nichts abgegeben worden. Herr Panzer, hallo. Ja, guten Tag. Mein Name ist Panzer. Ich begrüße Sie. Nein, es ist nichts abgegeben worden. Es geht mir um Folgendes. Und zwar wollte ich nachfragen, ob bei Ihnen mein Hörgerät abgegeben wurde. Nein, es ist nichts abgegeben worden. Hallo? Hallo? Können Sie ein bisschen lauter reden? Ich schreie schon die ganze Zeit. Ja, ist ruhig besser. Es ist nichts abgegeben worden. Bitte? Es ist nichts abgegeben worden. Ja, ich warte. Sie brauchen nicht zu warten. Es ist nichts abgegeben worden. Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Was ist denn? Bitte? Das geht seit 5 Minuten so. Bitte? Ich soll's ach. Hallo? Ja? Hier ist Panzer, guten Tag. Können Sie mich jetzt hören? Ja, bitte schreien Sie nicht so. Es ist nichts abgegeben worden. Nee, bitte nicht so laut. Entschuldigung, meine Frau war gerade... Ich hatte es aus. Tut mir sehr leid. Nee, ist schon in Ordnung. Ja, bitteschön. Tschüss. Mit Fremd... Panzer, ich begrüße Sie. Herr Panzer, was kann ich für Sie tun? Es geht sich um Folgendes. Und zwar habe ich von Ihnen eine Gasflasche. Von uns eine Gasflasche? Mit Helium. Tut mir leid, wir verkaufen kein Helium. Ja, die habe ich aber schon ein paar Jahre. Wir haben auch noch nie Helium verkauft. Nein, die Flasche ist aber von Ihnen. Und da ist Helium drin. Da war mal was anderes drin. Die Flasche ist eigentlich blau. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Also wir verkaufen überhaupt kein Helium. Nein, aber die Flasche ist ja von Ihnen. Ja, die mag ja von uns sein, aber die ist dann... mit Fremdgasen befüllt worden. Ja, das Problem, was wir jetzt aber... Und das ist nicht zulässig, darf ich mal ganz deutlich sagen. Wir haben hier den Kindergeburtstag von meiner Tochter. Ja. Jetzt haben die Kinder angefangen, hier Quatsch zu machen. Wenn man das Zeug einatmet, dann sprechen die anders. Ich weiß ja nicht, was Sie da gemacht haben, Herr Panzer. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Nehmen Sie das Ding sofort, ziehen Sie das aus dem Verkehr. Erstens darf in einer Flasche kein Helium sein, wo Fremd draufsteht. Wir führen dieses Zeug gar nicht. Wir vertreiben lediglich Flüssiggas. Ja. Und ich weiß nicht, was Sie da drin haben. Ich weiß auch nicht, woher Sie das haben und wer es Ihnen befüllt hat. Aber es ist absolut und ganz klar und deutlich schlicht nicht zulässig. Jetzt ist aber 2 von denen schon übel. Ja, ich kann Ihnen das nicht sagen, was damit passiert. Die Flasche ist sicherlich nicht... Ja, Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Hilde, gib mir mal den Luftballon. Gib den mal rüber. Sind Sie noch dran? Ja, sicher. Passen Sie auf, ich atme mal ein. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Hören Sie mich? Ja. So, jetzt geht langsam die Wirkung wieder weg. Würden Sie das bitte nochmal machen? Passen Sie auf. Hallo. Ja, ich höre Sie. Was soll ich denn jetzt machen? Den Kindern ist ganz übel. Herr Panzer, was machen Sie da eigentlich? Ich atme Helium ein. Entschuldigen Sie bitte, aber sagen Sie mir mal einfach, was das soll. Was meinen Sie denn? Ja, Sie dürfen sowas doch überhaupt gar nicht machen. Das ist ja richtig. Wieso geben Sie Ihren Kindern Helium zum Einatmen? Wieso befüllen Sie aus einer fremden Flasche ein fremdes Medium, was da gar nicht drin sein darf? Ja, die Kinder wollen doch wie Mickey Maus sprechen. Herr Panzer, tun Sie sich, Ihren Kindern und mir einen ganz großen Gefallen. Ja. Nehmen Sie die Flasche. Ja. Drehen Sie die zu. Da ist oben eine Kappe drauf. Ja. Und dann bringen Sie die ganz schnell wieder dahin, wo Sie sie haben. Es gibt neues Helium. Herr Panzer, geben Sie mir mal bitte Ihre Adresse. Kommt an, Kinder. Es gibt Helium. Nein, geben Sie mir doch mal bitte Ihre Adresse. Kommt, Kinder. Holt euer Helium. Sonst ist Onkel Panzer böse mit euch. Jetzt erzählen Sie mir mal, wofür Sie den Kindern Helium geben. Ja, aber Sie kennen doch den Effekt, wenn man anders spricht. Ich kenne den Effekt, aber ich habe den noch nie durch Helium erzeugt. Sondern wie machen Sie das denn? Ja, überhaupt nicht. So was gebe ich meinen Kindern gar nicht. Ja, Lanz. Panzer, ich begrüße Sie. Herr Panzer. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an im Auftrag von der Bundeswehr. Ja. So, jetzt habe ich gehört, dass Sie so Hotelreinigung richtig vorzugsweise machen. Richtig. Dass mir da im Prinzip ein Auftrag sozusagen einfädeln. Jetzt ein größeres Hotel. Richtig. Was von der Bundeswehr gemacht wird. Im Prinzip sind da Soldaten untergebracht. Ja. Sollen wir denn da was ausmachen? Ja, klar. Sie können mir ja schon mal so vorab bei Ihnen Informationen geben, aber ich muss auf jeden Fall rauskommen, um Ihnen da wirklich ein detailliertes Angebot machen zu können. Ja. Was machen Sie denn da jetzt? Also ich bin da im Prinzip Chief Coordinator in Substitute of Caravans of Freedom in Peace Chief Coordinator. Abwicklung, richtig, genau. Klar, so, Sie sagen mir, wo ich hinkommen muss, ich gucke mir das Ganze an. Kennen Sie denn Köln-Wahn? Ja, theoretisch, klar. Dass Sie dann im Prinzip, kommen Sie alleine? Kann sein, dass ich einen Objektleiter mitbringe. Morgen früh? Morgen früh, 9 Uhr. Wahn? Ja. Dass Sie da reinkommen, dann kriegen Sie einen Ausweis und alles. Ja. Sekunde, ich muss jetzt gerade nochmal, der winkt hier schon wieder im Hintergrund, ja. Eine Sekunde bitte. Maximal 2 Personen. Dann nehmt ihr den Jet. Bitte, wie geht das denn? Ich sag dem noch, dass er... Ja, genau. Alles klar. So, da bin ich wieder. Panzer, was nehmen wir, den Jet? Ja. Was ist das denn? Den Jet. Verstehe ich es nicht. Sie nehmen den Jet. Was ist das denn? Ein Jet. Ein Flugzeug. Richtig. Was soll ich mit dem Flugzeug? Bitte? Was soll ich mit dem Flugzeug? Ja, Sie müssen sich das Objekt da angucken. Ja, wie das Objekt angucken? Schenkt das jetzt in Wahn? Nee, im Wahn ist ja unser Flughafen. Sekunde. Was? Ja. Dann fliegt er um 9 ab, dann seid ihr gegen 12 in Bagdad. Gottes Willen. Ja, so. Hey, Herr Hanser. Bitte? Sie haben gerade gesagt, um 9 Uhr fliegen wir ab, dann sind wir um 12 in Bagdad. Ja. Was soll ich denn in Bagdad? Ja, Sie wollten sich doch das Ding vorher angucken. Ja, aber doch nicht in Bagdad. Warum? Ich putze doch nicht in Bagdad. Im Prinzip ist der Ablaufplan so, ich habe hier den Mann gerade losgeschickt. Um 9 Uhr fliegen Sie mit der AVAX nach Bagdad, lieber Gott. Werden da abgeworfen, dann werden sie unten in Empfang genommen, ja. Dann gucken sie sich das Ding an. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich in Bagdad putze mit meiner Firma. Was soll ich denn in Bagdad? Ja, da ist die Unterkunft. Ja, dann sehen wir uns morgen früh um 9. Das Einzige, was ich von Ihnen bräuchte, ist, dass Sie den Personalausweis mitnehmen. Sie werden dann geimpft. Herr Hanser. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich irgendwo in Bagdad ein Objekt putze oder mich von Ihnen impfen lasse. Was meinen Sie jetzt? Hey, Herr Hanser, ich werde weder morgen um 9 Uhr in der Kaserne Köln-Bahn sein und ich werde auch nicht über Bagdad abgeworfen. Einen Moment bitte. Ja. Dirk, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Ja, hallo. Ist das der Schallplattenladen? Ja, genau, richtig. Ja, ich habe hier meinen Sohn neben mir sitzen. Der geht mir die ganze Zeit auf den Nerv. Haben Sie auch so Techno-Musik? Ja, das haben wir. Wir suchen einen speziellen Titel. Inwiefern? Was meinen Sie mit inwiefern? Ja, was für ein Titel ist das denn? Ja, wir haben den Titel nicht. Also wir wissen nicht, wie der heißt. Ja, dann wird das natürlich schwierig. Das heißt, vorbeikommen, anhören und... Moment, ich hab hier... Hören Sie? Ja. Ja, traut sich jetzt nicht. Geht so in die Richtung so... Also so fängt das an. Und dann geht das über einen ganz langen Zeitraum so. Ja. Ja, das sind die meisten Stücke, die gehen alle über so einen langen Zeitraum. Geht dann so... Zip, zip, zip, zip, zip. So eine Art. Der hat das im Auto vorgespielt. Wir haben aber hier keine Kassettenrekorder. Jetzt will der das unbedingt haben. Tja, das ist natürlich eine schwierige Aktion jetzt, ne? Ja. Ich liebe, also fängt an mit so... Und dann gibt es dann immer so musikalische Zwischeneinspielungen. Ja. Ja. So in der Art. Ja, also sagt mir natürlich jetzt so direkt natürlich nichts. Also, warum? Da müsste man, ja, irgendwie das Tape mal haben oder sowas. Ja, na? Und dann fängt wieder von vorne an. Ja. Fängt also an mit... Der Zwischenteil ist dann... Und dann am Ende kommt, glaube ich, wie so eine Art Fanfare. Ne? Ja. Und dann geht es wieder über in diesen Anfangsrhythmus. Mhm. Ja, also ich meine, das hört sich schon fast an wie das Original wahrscheinlich, aber richtig. Kann trotzdem leider irgendwie trotzdem nicht helfen, weil ich das Stück leider nicht kenne und... Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, entweder ich verweise hier auf einen anderen Plattenladen und da müssten Sie das Ganze dann nochmal vorführen. Nee. Nee. Dann lass mal, dann kann der hier weiter andere Sachen hören. Der muss ja auch nicht jeden Titel haben, ne? Nee, jeden Titel braucht man nicht, das ist richtig. Der hat mir nur, ich musste, ich fahre mal morgens ungefähr eine Stunde zur Arbeit. Ja. Und mein Sohn fährt mit der Arbeit im gleichen Betrieb. Mhm. Und ich muss das jeden Morgen hören, seit einer Woche. Oh Gott, das ist natürlich eine Quälerei dann, ne? Und dann, ich meine, in einer Zeit kann man das. Ne? Und, aber dann muss ich irgendwas am Radio machen oder was, keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Sie haben mir aber sehr geholfen. Ja, also gerne, gerne. Danke, ne? Ja, bitteschön. Tschö. Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Können Sie denn die andere Nummer wählen? Ach so. Das ist ja privat. Bin ich jetzt bei privat zu Hause? Ja. Oh, da habe ich aber nicht gewusst. Habe ich gerade gestört? Nö. Ich bin gerade beim Fernseher gucken, ist ja nicht so schlimm. Was läuft denn? Ne türkische Film. Versteht ihr denn Türkisch? Wir sind ja auch Türken. Habt ihr auch Musik denn auf Türkisch? Mhm. Und dann hört ihr den ganzen Tag türkische Musik? Nein, auch deutsche. Und kauft ihr die denn auch? Deutsche oder türkische? Türkische. Also mein Bruder brennt die. Bitte? Mein Bruder. Dein Bruder brennt die immer. Mhm, auch deutsche, türkische, italienische so. Hat der denn guten Brenner? Nicht so ganz, also. Eigentlich darf man die Sachen ja nicht brennen. Habt ihr euch denn auch die letzte Paul-Panzer-CD gebrannt? Nee, das brennt mein Bruder bei seinem Freund. Ach so, und dann verschenken die auch und verkaufen die. Ja. Kennt ihr denn die Plattenfirma BMG? BMG, das kennt mein Bruder echt nicht. Ja, wenn der Thomas Stein, das ist der Chef von der BMG, das rauskriegt, dass dein Bruder brennt, dann zieht der dem die Hammelbeine lang. Ja. Also, in Zukunft, Fräulein, wird nimmer gebrannt. Oh. Sagst du denn deinem Bruder, wenn er noch einmal brennt, dann geht es ab in das Heim? Oh. Das willst du doch nicht, oder? Nein. Also, seine Freunde brennen das, also so ein paar CDs. Und er sagt, die Freunde sagen, möchtest du? Und er meinte, ja, er gibt das wieder zurück, er hört das. Ist das jetzt klar? Was? Das mit deinem Bruder. Also nein, er brennt das nicht. Doch, du hast doch gesagt, er brennt. Also er brennt, aber er, also... Wer brennt, kommt ins Heim. Ha, ha, ha. Sag deinem Bruder. Ach, er brennt nichts mehr. Er soll auch nicht mehr brennen, weil er darf es gar nicht. Tut er auch gar nicht. Dann kommt er in das Heim und danach in Einzelhaft. Der wird nie wieder einen Fuß in einen freien Raum setzen können. Einzelhaft bei Wasser und Brot. Er tut das auch nicht, er kauft CDs. Du hast eben gesagt, er brennt sie. Ja, das war früher mal. Abschieden Sie, Frau Kleidin. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Es geht sich um Folgendes, und zwar haben Sie doch so einen Abschleppdienst. Ja. So, können Sie da einen rausschicken? Ja, worum geht's? Ja, Sie sollen ein Auto abschleppen. Wo? Bei mir in der Einfahrt. Wer hat das gesagt? Was gesagt? Wer hat das beauftragt? Ja, ich, fragen Wenn Sie. Wenn das Auto nicht im Privatgrundstück ist, ja, dann rufen Sie Polizei an. Ja, die stehen ja da. Ach so, die stehen da. Die stehen ja in der Einfahrt. Wer steht da Einfahrt? Die Polizei. Ja, ist doch okay. Nein, die sollen Sie ja abschleppen. Na, Sie verstehen mich nicht. Sie haben ein Auto bei euch Einfahrt steht. Bei mir in der Einfahrt. Ja. Steht ein Streifenwagen. Ja. Und die machen da Pause. Ja. Und die sollen Sie abschleppen. Polizeiwagen sollten wir abschleppen? Richtig, genau. Ich sag Sie mal so, rufen Sie mal Polizei an. Mann, die stehen doch bei mir in der Einfahrt, die brauche ich doch nicht anrufen. Die sollen Sie aber abschleppen. Polizeiwagen muss weg. Der muss weg. Ich kann ja nicht die Polizei anrufen und sagen, hier steht Polizei, schicken Sie mal Polizei raus, damit die Polizei wegkommt. Ja, genau so ist es. Ja, die denken doch, ich habe einen an der Waffe. Hören Sie mich mal. Wenn Sie diese Kennzeichen wissen von diesem PKW, ja, dann rufe ich das Leitstelle an, mache ich das klar, dass Sie Ihren Wagen sofort wegfahren. Glaub mir, das mache ich auch. Ja, aber das wird schon innerhalb 3 Minuten sehen. Ja, aber dann machen die nachher Ärger. Nein, die machen keinen Ärger. Das werde ich schon klar machen. Da brauchst du keine Sorgen machen. Da werde ich meine Hand drauflegen. Wo legen Sie die Hand drauf? Auf diese Sache, dass der Polizei ihren Wagen wegfährt. Oh, Telefon. Ja, wieder. Was soll ich machen? Gehen Sie ran. Sagen Sie mal die Streifenwagenkennzeichen, ja? Ich gehe mal gucken. Ja gut, okay, ich gehe mal dran. Abschicken Sie auf Kleidin? Ne? Ya bu adamlara söyle de diyecektim. Arabayı götürsünler. Arabayı aldığından bu yana götürmüyorlar. Adamlar geldiği zaman yer parası isterim adamlardan. Sie sollen sich nicht denken, als ab und ei ist. Ja, tschüss. Ja, sicher. Sag Bescheid. Ja, sicher. Ich hab hier den Mann dran vom Abschleppdienst. Ja, passen Sie bloß auf. Der kommt jetzt raus und schleppt Sie ab. Moment. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ich hab den Polizisten gesagt, dass Sie den einen auf die Mütze geben. Ja? Sekunde. Ja, ich hab den Mann dran. Ja, der haut Ihnen einen auf die Mütze. Ja, der macht Ihr Auto platt, du. Aber raus da. Ja, sicher. Ja, da fahr doch weg mit deiner Schmiere. So. Ja, sicher. Hallo? Ja, Kennzeichen. Da bin ich wieder. Hör mal, kannst du denn Kung Fu? Ja, klar. Ja, also ja Moment. Mal, halt mal, halt mal. Sekunde. Halt mal. Ja, der kann nämlich Kung Fu. Ja, der wirft euch dann über den Zaun drüber. Ja, sicher. Ah, so. Die hauen ab. Alles klar, siehst du? Die haben Schiss vor dir. Ich hab dir gesagt, höchstens drei Minuten, die sind schon weg. Hör mal, vielen Dank. Sonst hätten die richtig Ärger gekriegt, glaubst du? Richtig. Ja, hast du gut gemacht. Tschö. Ich wünsch dir was. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja? Hier ist Panzer, ich begrüße Sie. Ja, grüß dich. Es geht sich um Folgendes, und zwar habe ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen, dass da ein quasi so ein Freund gesucht wird. Ja. Ja, da bin ich jetzt hier mal am Telefon. Wann willst du mich denn da mal besuchen? Also, ich dachte mehr so an Brieffreundschaft. Ja, dann kannst du mir einen Brief schreiben, dann tust du 20 da rein, dann schicke ich dir erstmal Fotos und da kann man was vereinbaren. Was denn für Fotos? Ja, Fotos von mir, ne? Ah, von Ihnen jetzt? Ja. Hm. Was schreibe ich denn da? Ja, wie du das vorstellst, ob wir erotischen Briefwechsel machen. Was ist denn gotischer Briefwechsel? Erotischer Briefwechsel ist, was man so alles machen kann im Bett, ne? Ja, dann können wir mal weitersehen, ne? Also ich gehe gerne spazieren in den Wald und so. Können wir ja machen ne? Bin auch so Pfadfinder. Ja. Würdest du denn auch so eine Uniform anziehen? Ja. So eine Pfadfinder-Uniform? Ja. Dass wir da so ein bisschen auch die Waldsprache einüben. Ja, ja, warum denn nicht? Ich habe jetzt zum Beispiel als letztes den Waldkauz einstudiert. Mhm. Mach mal kurz. Kannst du sowas auch? Nee, das kann man ja lernen. Dann musste man, wenn wir uns treffen, kannst du mir das mal beibringen. Was kannst du denn für Tiere? Ich kann keine Tiere nachmachen. Ja. Ist schon faszinierend, ne? Ja, ja. Also ich schicke erstmal Geld. Ja, ja. Na? Ja. Und dann treffen wir uns. Ja. Reichst du gerne? Ja. Das würde sagen, wir treffen uns. Also ich bin jetzt letzte Mal sehr oft in französischen Hochwäldern gewesen, dass wir da hinfahren. Ja, können wir machen. Na? Ja. Ist halt nur mit den Tieren, ne? Kannst du gar kein Tier? Nee. Hund? Nee. Oh? Ein Katze? Nee, ich kann kein Tier nachmachen. Mau. Oh? Da kannst du ja den Abend nochmal anrufen. Und dann? Da kann man offener reden. Ich habe nämlich gerade Verwandtenbesuch hier. Welch denn da? Verwandtenbesuch. Von wem? Von mir. Können die Geräusche machen? Nee, komm, das ist ja Quatsch. Wie verbleiben wir denn? Ja, da am besten rufst du heute Abend nochmal an, ne? Kannst du mich auch Hase nennen? Ruf in Bonn an, da gibt's eine Gummizelle. Oh. Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Jutta. Es geht sich um Folgendes. Ja. Und zwar habe ich bei Ihnen einen Gummi gekauft. Ja, so war das. Rund, quadratisch, rechteckig oder Plattenmaterial oder Schaumgummi. So ganz normales Gummiband. Ja. Wir haben drei Kühe. Ja. So, jetzt habe ich der einen Kuh das Gummiband eingesetzt. Ja. Als Magenschlinge, weil die so viel frisst. So, jetzt frisst sie aber gar nichts mehr. Ja, das kann aber nichts. Was war das dann? War das ein Schlauch oder war das so ein richtiges, so Expanderschnur? Expanderschnur. Dann bin ich quasi in die Kuh rein, hab der das Gummiband um den Magen gelegt, damit die nicht mehr so viel Gras frisst. Jetzt ist die Frage, können Sie mal eben rauskommen? Nee, so. sowas machen oder nicht. Da musst du einen Tierarzt ran. Warum? Ja, wenn jetzt, genau, wenn ich jetzt irgendwie einen Hund habe oder eine Katze und mache damit Experimente und kriege nachher irgendwas, weil ich eine Katze reingedeutet habe, nicht mehr raus, da muss ich aber doch einen Tierarzt kommen. Ja, wir sind ja da reingekommen. Wo rein? In die Kuh. Ja, von hinten. Ja, einfach so durch den After mit der Schlinge da rein und dann den Magen zugebunden. Richtig, also ich nehme... Ja, wieso frisst ja, kann ja nichts mehr fressen, weißt du, das Hungergefühl ist ja nicht mehr da. Außerdem hat die ja 7 Mägen. Ja, ich bin einfach rein... Aha, da haben wir schon. Ich habe das Gefühl, dass das der Magen ist. Ja, so einfach geht das nicht. Ja, was war das? War das dann ein Gummiband oder eine Gummischnur? Richtig. Und dann auseinandergezogen rein und dann losgelassen, patsch. Genau. Tja, das ist aber... Ja, das vielleicht kommen Sie mal rein, dass Sie sich das mal angucken. Boah, für solche Sachen sind wir natürlich nicht ausgebildet, ne? Wer? Wir. Ach so. Meistens sagen die Frau so Jümmischen, war für die Mutterdose zuzumachen, ne? Aber Experiment, dass die Kuh den Magen zuwinden, das habe ich aber noch nicht erlebt. Also. Ja, passen Sie auf, soll ich denn rausgehen aus der Kuh? Sind Sie dann immer noch drin? Ja, mit meinem Arm. Ja, ich wollte das jetzt mal machen, ganz höllisch raus. Pass doch mal, ich geh mal kurz raus. Ach ja. Bah. Das hört sich auch gut an. So. Aber hören Sie uns, können Sie nicht da vielleicht den Jummi irgendwie wieder erwischen, dass Sie den Jummi wieder mit rausziehen? Ach so. Ja. Ja, bleiben Sie mal dran. Ja, das ist doch gehen. Das ist doch... So, jetzt bin ich wieder drin. Ja, und den Gummi können Sie nicht packen. Ist das jetzt der Gummi, weil ich da in der Hand habe, oder nicht? Ja, nicht, dass Sie den Darm erwischen. Warten Sie mal. Ich ziehe dem armen Tier den Darm aus. Nee, nichts zu machen, ne? Das war kein Gummi. Dann lassen Sie es lieber. Wie soll ich ja wieder reinmachen? Soll alles wieder reinpacken und dann rufen Sie den Tierarzt an. Moment. Ja, nicht, dass dann noch mehr passiert. So. Also. Ich habe alles wieder reingemacht. Dann gehe ich jetzt einfach raus, ohne was rauszunehmen. Lassen alles wie es ist und dann sagen Sie, wer sich da auf der Hauptstelle den Tierarzt. Ja. Aber der wird doch bestimmt ausschimpfen, dass Sie da der Kuh da von hinten dann Jummi reingeschoben haben. Oder das ist aber nicht das Wahre, ne? Haben Sie vielen Dank. Bitte, Chris. Tschüss. Aber hören Sie zum Tierarzt. Lassen Sie nicht hängen. Ja. Tschüss. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Peter. Hier ist Panzer. Ich kann gar nicht, ich habe gerade zwei Nahe neue Dachzylinder rechts und links in der Hand. Ich rufe dich doch her zurück. Nein, hallo, hier ist Panzer. Wir hatten schon mal telefoniert. Ach du Heidewitzka, bist du der Bekloppte, der damals auf dem Dach die Junge noch angerufen hat? Ja, nein, ja, aber wir haben jetzt... Ich habe jetzt aber einen neuen Auftrag. Das klingt an meine Glöckchen noch richtig, ne, dass du mir hier wieder auf den Sack gehst, oder? Und zwar sitze ich hier mit ein paar Freunden zusammen und wir haben uns gerade überlegt, dass wir gerne für zu Hause im Dach so Einfluglöcher hätten für meine Kanarienvögel. Was willst du haben? Für meine Kanarien... Nee, brauchst du das ja nicht wiederholen. Du willst Einflugslöcher für den Kanarienvögel haben. Richtig. Und soll dir dann in den Dach bohren. Löcher. Genau. Ich bin hier gerade auf dem Mess. Ja. Hier stehen lecker Lederstühle. Ja. Wenn du dumm so nehmen würdest, dann würde ich dir so ein Ding in die Fresse dimmen. Dann würdest du Halleluja und mit Oma bei Fu würdest du gleichzeitig hören. Ja, aber gut. Jetzt? Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, ist mir ja. Ruf der Fiasan oder der Boss mit. Kann ich denen denn sagen, dass sie grünes Licht gegeben haben? Ja, das können sie sagen. Ja? Ja, grünes Licht. Dass die denn die Rechnung zu ihnen schicken? Hey, Junge, das krieg ich nicht mehr auf der Palette, du. Bitte? Das krieg ich nicht auf der Palette, du. Was hast du ein Panorama an dir vorbeilaufen? Soll ich sie morgen nochmal anrufen? Ja, die stand nicht vor so einem Prospekteständer, ne? Da tue ich alles schön falten, Deutsche, das feine Pupperin. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, mit dem... Wo hast die Telefonnummer wieder her? Von der Sekretärin aus dem Büro. Leck mich am Arsch, gehst du mir auf die Düse. Pass auf, ich geh jetzt hier mal raus. Aber Männchen, pass auf, grad. Ja, aber... Pass auf. Wenn du mich noch einmal anrufst, unter der Nummer, ja, oder einen falschen Namen aussiehst, so ein Set. Ja. Da kriegst du von mir ein Pief angemacht, du, die qualmt bis nach Arizona. Warte, ich wollte nur... Du kannst froh sein, dass du in Köln oder sonst wo, wo du rumhängst. Ja. Sonst würde ich dir jeder Plastikbaum, der neben mir steht, von hängen in die Futter, ja? Da hörst du dir für, du hieß Nathalie. Du Knallidiot, du. Ja. Bei der Amt. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Wir haben ein Problem mit den Bäumen. Mit den Bäumen? Richtig. Ja. Ja, wir kriegen das nicht alles aufgeladen. Ne? Ja. Jetzt haben wir das Problem. Ja, da müssten Sie die Forstverwaltung anrufen, junger Mann. Ja, das Problem ist, wenn wir die Forstverwaltung einschalten, kriegen wir ja Ärger. Warum das? Ja, wir sind ja hier die Maibäume am Schlagen. Ja, da müsste aber doch der zuständige Förster dann noch da draußen bei Ihnen sein. Oder sich zumindest mal sehen lassen ab und zu. Wieso? In welchem Revierbereich ist das denn? Sophienhöhe da. Sophienhöhe? Wir sind ja hier die Bäume am Schlagen. Ja. Für den Mai. Ja. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt hier, sag ich mal, 50 abgesägt. Ja. Ja, dass sie da irgendwie Hilfestellung leisten. Inwiefern? Soll ich jetzt da mit dem Trecker hinkommen oder was soll ich da machen? Richtig. Ja, ich habe auch keinen Traktor. Wieso? Dann hey, ich habe nur einen ganz normalen Pkw, da krieg ich keine 50 Maibäume rein. Dann müssen wir ein paar Mal fahren. Ja. In welcher Ecke sind Sie denn da auf der Sophienhöhe? Ja, da ist unten am Fuß, sag ich mal, ne, bei der Anfahrt. Aha. Und das Problem ist, wir müssen uns ja auch beeilen, bevor uns einer sieht. Ja, richtig, das ist korrekt. Ja, das ist ja alles, sag ich mal, auch zum Teil Naturschutz. Eben, richtig, na? Richtig. Aha, haben Sie denn eine Telefonnummer? Ja, dann müsste ich ja mal gucken, ob ich sie zurück erreichen kann gleich. Ja, ich muss ja da halt festmachen mit dem Trecker. Ja, ich rufe hier vom Außenapparat an, ne? Hier ja, ist so ein Notapparat ist hier. Ja, der hat doch eine Apparatennummer. Gucken Sie mal. Warten Was steht denn da für eine Nummer drauf? Warten Sie mal. Ja. Ja, kannst du die noch lesen? Pass mal auf mit dem Baum da! Mann! Muss ja aufpassen! Ja, man kann das nicht mehr lesen. Ist abgegangen. Ja, wo steht der Apparat denn? Ich muss ja irgendwo einen Anfahrtspunkt haben. Am Häuschen. Ja, an welchem Häuschen? An dem Wetterhäuschen oder wo steht der? Richtig. Ja, passen Sie auf, dann bleiben Sie da. Ja. Ich gucke, dass ich einen Trecker arrangieren kann, ja? Ja. Und dann komme ich mit dem Traktor vorbei. Ja, das ist gut. Warten Sie mal kurz, ich hole mal Kollegen. Ja. Wir haben gerade einen Anruf von einer männlichen Person. Der meldet uns im Bereich der Sophienhöhe wurden gerade im Moment etliche Maibäume geschlagen. Direkt vor den Nähen. Oder wirken. Sechs noch zwei ab! Hallo, sind Sie noch dran? Ja, Herr Pankow. Wie viele Stück haben Sie denn jetzt zusammen? Ja, ups, da kam wieder einer. Ja. Ja, wie viele sind das? So 55. 55 Maibäume. Ja. Ja, wir müssen ja wissen, wegen dem Traktor, wegen der Stückzahl, ob wir irgendetwas haben. Ja. Ja. Dass mir die Menge da haben, ne? Ob jetzt ein Hänger, kommen wir mit einem Hänger aus oder müssen wir zwei Hänger haben? Weiß ich nicht. Ja. Warten Sie mal. Sech noch einen ab! Jawohl, dann geben wir dem Traktorfahrer einen. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, Sie bleiben da und ich schicke den Trecker jetzt hin, ja? Ja. Und dann gucken Sie, machen Sie auf sich aufmerksam, damit der Treckerfahrer Sie auch findet. Wie denn? Ja, gehen Sie mal zur Straße, zum Hauptbereich und winken Sie dann. Der sieht Sie. Sollen wir so eine Art Feuer machen mit Rauch? Ja, ja, machen Sie eine Art Feuer mit Rauch. Das ist am besten. Alles klar. Gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Herr Panko. Kühn, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Ich kenne keinen Herrn Krakel. Es geht sich um Folgendes. Und zwar machen wir eine Bar auf. Ja. Die Olli-Bar. So, das wird so eine Art Milchbar, ist das Konzept. Da sollen im Prinzip Kühe rein. Ja. Jetzt sollen Sie was mit den Kühen machen. Und was soll ich mit den lebenden Küchen machen? Mit Kühen machen? Sie sollen halt gucken, dass da Cocktails rauskommen. Richtig. Und die machen diese Milchbar auf, die Olli-Bar heißen soll. Richtig, die soll heißen die Olli-Bar. Ja. Und das Konzept ist im Prinzip, dass wir da 3-4 Kühe reinstellen. Echte Milchkühe? Echte Milchkühe. Ja. Die kriegen dann unten am Euter dran so eine Melkmaschine. Ja. Und dann müssen wir irgendwas zurechtzimmern, dass wenn man am Ende vom Schlauch, dass dann der Cocktail aus der Dings rauskommt. Woraus? Aus der? Aus der Kuh, also.

Ja, Ricola, komm fragen. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Kleinen Moment, bitte. Ja, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Und zwar hat meine Frau seit einiger Zeit so eine Erkältungskrankheit. Ja. Jetzt habe ich der von ihren Ricola besorgt. Ja. Und da haben wir der jetzt erstmal morgens, mittags und abends eine im Prinzip eingeführt. Jetzt eingeführt, das gelutscht. Bitte? Gelutscht. Hat Ihre Frau die gelutscht? Wir haben die eingeführt. Eingeführt? Die sind zum Lutschen. Im Maul. Bitte? Wo haben Sie die eingeführt? Wir haben die eingeführt. Also eingeführt im Mund? Nein. Im After? Bitte? Im After eingeführt. Richtig, genau. Das ist falsch. Nein, nicht einführen wie ein Zäpfchen, not so. Ja. Sie sind viel zu kantig. Bitte? Das gibt Verletzungen. Die sind ja ganz kantig. Richtig, genau. Das Zäpfchenpräparate, die Sie einführen im After, die müssen aus Fett bestehen. Sie dürfen ein Ricola, dürfen Sie nur lutschen, nie sonst anwenden. Da kommt gerade mein Sohn. Ja. Sekunde. Ja. Olle, ich hab den Mann dran. Ja. Der sagt einführen. Nein, also lutschen. Er hat gesagt, weil die kantig sind, soll man die einführen. Nein, Sie dürfen sie nicht einführen. Dann gibt der Mama noch eins. Aber Sie dürfen sie nicht einführen, ja. Die müssen sie lutschen. Dann gibt der Mama noch eins. In den Mund. Gibt der Mama noch eins, ich rede mal mit dem Mann weiter. Aber in den Mund, Herr Anso. Ne? Dann stecke es schön rein und dann rede ich mit dem Mann weiter. Aber mit Schmackes. Nein! So. Herr Anso. So, gut, da bin ich wieder dran. Ja, gut. Herr Anso, nein, sagen Sie Ihrem Sohn. Bitte? Sagen Sie Ihrem Sohn, er darf kein Ricola-Bomber mehr einführen. Nein, ja. Nicht. Sekunde. Bolle. Nein, stopp. Eins noch einführen. Nein. Schieb noch eins nach. Genau. Ich hab den Mann dran. Ja. So, dann haben Sie uns sehr geholfen. Nein, Sie dürfen nicht einführen. Ja. Herr Anso, sagen Sie Ihrem Sohn. Bitte? Geben Sie mir mal Ihren Sohn, bitte. Ja, der ist ja auf dem Weg zu meiner Frau. Nein, der soll schnell zu mir kommen, das Telefon, Herr Anso. Geben Sie mir Ihren Sohn schnell. Sekunde mal. Ja, geben Sie den. Bolle! Der Mann will dich mal kurz haben. Ja, dann mach es erst rein. Nein! Und dann kommst du an das Telefon. Nein! Schieb mir erst eins rein. So, es soll keines verpassen, nein. Ah, nicht? Nein, ich sage nein, Herr Anso. Keines mehr verpassen, bitte. Bolle! Stopp! Stopp! Ja. Kein grünes Licht? Ja. Ah, dann meinen Sie, dann liegt das alles daran? Ja, ganz klar, ganz klar. Wie ein Bonbon müssen Sie das lutschen. Ja. Ricola-Produkte werden nur gelutscht und lutscht, bis es vorbei ist. In den Mund nehmen und lutschen. Ja. Nichts anderes, hä? Haben Sie tausend Dank. Okay, bitte, bitte. Tschüss. Wieder heran, so danke. Auf einen guten Morgen. Panzer, ich begrüße Sie. Bin ich beim Abschleppdienst? Richtig, ja. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich gerade an vom Dom. Wir haben hier gerade die Ostermesse, dass Sie uns irgendwie einen Wagen rausschicken zum Abschleppen. Ja, dann müssen Sie entweder die Verkehrsüberwachung der Stadt Köln zu rufen. Ja, mit denen habe ich ja schon telefoniert. Korrekt. Ne? Wir haben hier einen Sonderfall. Und zwar steht der Wagen auf der Domplatte, bei uns vorm Dom. Ja. Jetzt läuft gerade die Ostermesse. Ja. Wenn gleich die Leute all rausgehen, muss das Ding ja weg sein. Was ist denn das für ein Auto? Das ist im Prinzip dieser Glaswagen, wo der immer mit rumfährt. Ja, Moment. Ich meine, da will ja jetzt letztlich keiner für gerade stehen. Das ist ja der Wagen von einem Papst. Wer übernimmt da die Kosten? Boah. Das ist dieser Glaswagen von dem Papst. Ja, der hat aber doch normal 4 Räder zum Fahren, oder nicht? Bitte? Der ist noch ein normales Fahrzeug im Grunde, der hat nur den Glasaufbau drauf. Das ist Panzerglasaufbau. Ja, der Aufbau, der spielt keine Rolle. Es geht nur darum, ob das Auto 4 Räder hat. Ja, das ist ja das Problem, was wir haben. Der ist ja aufgebockt, dem haben sie ja die Reifen geklaut. Der ist aufgebockt, dem haben sie die Reifen geklaut. Die haben jetzt vom Papst, von diesem Glaswägelchen, die Reifen geklaut und haben den Waren vor den Dom gestellt. Der steht auf Ziegelsteinen. Deswegen meine ich ja. Boah. Ja, sonst räume ich den jetzt mit meinem Chorleiter, versuche über den einfach da runter zu... Nee, dann haben sie ihn ja ohne Räder auf dem Boden stehen. Das geht ja auf ja keinen Fall. Ja. Nein, passen Sie auf, da muss die Polizei ja dran an das Ganze. Ja. Weil die Räder sind ja gestohlen worden. Von dem Papstwagen? Ja klar, die sind doch gestohlen worden, oder nicht? Ja, ja, sicher, die sind ja weg. Ja, ich weiß sowieso nicht, wer vom Papstwagen der Räder kam. Ja, da müssen sie Polizei verständigen. Das dauert doch wieder ewig, ja. Dann räumen wir den eben weg, dann sagen wir, sie hätten grünes Licht gegeben. Nein, nein, nein, dann lassen sie ihn stehen. Wir können da keine Verantwortung vertragen auf dem Ding. Ja, Sekunde, da kommt gerade der Chorleiter. Hey, Ilmar, schauen Sie mal, wir machen das jetzt so, wir reden erstmal mit der Polizei. Ja, ja. Das ist ja... Ja, ja, klar, dann. Ja, wie kriegen wir denn den Vater nach hier? Ja, dann muss ich mit dem mal... Können Sie denn den Dings abholen, den Johannes? Wie meinen Sie das? Dass Sie den abholen, auf dem Weg dann. Wie meinen Sie das jetzt? Dass Sie, wenn Sie jetzt kommen, wenn Sie informiert werden, dass Sie den Johannes abholen. Wo ist der denn? Der ist im Hotel. Ja, wir haben ja ein normales Schlepptat, doch. Ja, kann da nicht einer mitfahren? Doch, da kann einer mitfahren, ja. Dass Sie den auf dem Weg, dann holen Sie den Papst ab und bringen den mit. Wer? Sie. Wie? Gut, dann machen wir so, dann holen Sie den jetzt ab im Hyatt, ja, ziehen Sie sich einen Sonntagsanzug an und wir warten auf der Domplatte. Boah. Schönen guten Tag. Ich wolle fragen wegen Parke. Wesser? Hier ist Panzada, ich sei in Gaststätt. Ja. Und? Rufe an, wolle LKW abstellen. Ja, und was bezahlen Sie an Miete? Ich wolle nur Bescheid sagen. Ja, ja, aber müsst ihr auch bezahlen. Kannst du nicht umsonst hier aufstellen da? Ja, umsonst, ist gut. Nee, nichts umsonst. Was hast du mit den LKWs da? Da musst du Miete bezahlen. Miete? Miete, oder was hast du geladen? Vielleicht kann ich ein bisschen da abladen und dann ist Miete, dann ist dann auch gut. Geladen? Ja, was? Fisch. Ja, ich kriege Fisch für Miete und du kannst abstellen LKW. Nichts geht. Ja, das geht doch nicht umsonst, ich muss da auch was haben. Verstehst du? Ja, hatte Angst vor Polizei. Nix, Polizei, gut, nix. Ich gucke. Was gucke? Funkgeräte, Morsen, tick, tick, tick, tick. Und dann... Ich wisse, wer Polizei kommt. Nichts mache. Ich gucke Parke, sage Bescheid. Ja, ja, du kannst ja, aber wenn du hier die LKW hinsetzt, willst du ihn, ich hätte Dusel im Kopf da. Da musst du auch viel bezahlen. Oder ich gehe dir jetzt von dir gewischt, da, als Kaviar. Oder ist dann, nimm dich, du tust doch meine Beluga. Ist eine Beluga. Ja, ist ja schön, der Grobkauni, der weiß so, der Feine da. Gut, was tust du raus? Alles klar, nichts Miete. Oh, geht nix, Beluga, LKW habe Blombe. Ja, ja, auch das fällt doch ja nicht ob da muss, Junge, da muss nur ein Blombe. Von wo küsst du, Bulgarien oder wo küsst du her? Ungar. Ungar? Ungar. Oh, hatte ich mal schöne Freundin. Oh, schöne Freundin. Ja, konnte trotzdem nix Fisch geben. Aber zahlt zu Miete. Ah, nix geht. Ich Packer, aber nix zahl Miete. Nix Miete? No. Da schlägst du mit dem Klöppel ja für den Dollarschädel, du Idiot, da mit, schatze nicht mehr, du kannst doch den Parkplatz benutzen, ohne mehr zu bezahlen. Wo ist der Termin und da steht drin, mein Herzstein? Ja, löst du ja neben der Kabel, was hast du? Wir stellen LKW an Seite von Parkplatz. An Seite, wenn ich da eine Auto sehen da, mit Hudeludel, unjanische Nummer da, Hungai oder wie das da heißt da. Und hätte jetzt Miete zahlen oder... Nix Parking. An Seite? An der Seite, es wird nicht an der Seite, es wird nicht auf der Kopf, es wird nicht auf dem Dach geparkt. Hier geht es Geld oder nix Parking. Du nix verstehen? Wir an Seite parken. Du nix kapieren oder ein bisschen dumm? Du Arschloch, jetzt kannst du mir am Arsch lecken, du blöden Hund da. Nun komm, ja, das will ich nicht mit dem Parken, mit dem Auto da bei die Tür. Ich komme raus, da geht links und rechts in die Backe, du Essel da. Hallo? Hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, ich grüße auch. Es geht sich um Folgendes. Ja. Und zwar, Sie haben doch Beton. Richtig. Richtig. Können Sie einen rausschicken mit Beton? Ja, richtig. Richtig. So, dann müssen Sie aber, um an Beton zu kommen, müssen Sie die Auftragsannahme anrufen. Ja, aber dann wird das ja offiziell. Ja, selbstverständlich. Passen Sie auf. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben Ärger mit dem Finanzamt. Mhm. Jetzt haben wir uns den Finanzbeamten geschnappt. Ja. Verstehen Sie das? Ja. Der ist bei uns. Und jetzt wollen wir dem im Prinzip in so einen Eimer reinstecken und dem Beton um die Füße machen. Ach so, ja. So, und jetzt kann das dieses, ja... diese Mafia-Methode. Richtig, genau. Ja. Verstehen Sie das Problem? Wir werden den natürlich nicht versenken, aber der soll ein bisschen Angst kriegen. Richtig, jawohl. Richtig. Ja. So, weil ich habe ja langsam kein Geld mehr. Das ganze Staatssystem will ja Geld von mir. Richtig. Richtig, und dann kommt, da kommen wir ja nicht weiter so. Genau. So, jetzt wollen wir dem ein paar Betonfüße verpassen. Mhm. Und dann so tun und sagen, Junge, guck, dass du dem Schröder Bescheid sagst, sonst bist du weg vom Fenster. Ja, ja. So, dass wir beide da was tricksen. Ich könnte da nichts groß zu sagen. Warum? Nee, weil ich weiß nicht, welche Probleme Sie da haben mit dem jetzt so, ne? Ja. Dass wir da jetzt... mit Beton da irgendwie was machen. Soll ich denn einfach mal mit meiner Frau und dem Finanzbeamten zu Ihnen kommen? Halten Sie mich da raus. Ja, der kann sich ja nicht erkennen, der hat eine Kapuze über dem Kopf. Na so, ja. Meine Frau hat dem einen alten Kissenbezug über die Rübe gezogen. So, die Frage ist, wie machen wir das denn mit dem Beton? Hält das an der Füße? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Wir können da also, ja, ja, doch, das geht, ah, ja. Haben Sie sowas denn schon mal gemacht? Nein, nee. Aber weiß, es gibt immer ein erstes Mal. Ne? Es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, da kommen wir rein. Ja. Sie verpassen dem ein paar Betonfüße. Mhm. Und meine Frau quetscht den dann aus. Und, ja. Und wenn der nicht hört, schmeißt er mir den irgendwo in den Weiher. Ja, das soll ein Wort sein. Es ist ja nicht weit von hier ein Weiher und dann können wir ihn versenken. Sollen wir es so machen? So machen wir das. Dann kommen Sie erstmal vorbei. Sie rühren aber schon mal den Beton an. Auf jeden Fall. Ja? Ja, auf jeden Fall. Tausend Dank. Tschö. Jo, tschüss. Schlossen Sie? Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. So, sagen Sie mal, was Sie jetzt genau wollen. Es geht sich darum, dass ich im Prinzip einen Schlossnotdienst eröffne. Bei Ihnen im Bereich. So, ja. Und jetzt wollte ich mit Ihnen im Prinzip reden, dass Sie halt aufgeben. Was? Bitte? Was wollen Sie? Dass Sie aufgeben. Wie aufgeben? Dass Sie aufgeben. Sie haben doch eine Firma. Ja. Ja, dass Sie aufgeben. Was, die Firma? Ja. Machen Sie einen Stich oder so, oder was? Warum meinen Sie? Oh, passen Sie auf. Ja. Rufen Sie aber nicht wieder an. Nein, okay? das ist ja nur ein Angebot. Ich will ja mit Ihnen darüber reden. Was? Ich sitze gerade im Auto, da kann ich jetzt nicht drüber reden. Dann rufen Sie morgen nochmal an. Kann ich denn Ihrem Kollegen sagen, dass Sie grünes Licht gegeben haben? Natürlich nicht. Dass Sie aufgeben? Oh, sag mal, willst du mich verarschen oder was? Ich hole dich gleich durch den Hörer, echt. Schlossens, guten Tag. Hast du dir überlegt? Oh, weißt du, du bewegst dich auf ganz dünn Eis, ganz ehrlich. Was sagst du? Du bewegst dich auf ganz dünn Eis. Warum sagst du denn sowas? Auf ganz dünn Eis. Alter, ich krieg dich, verstehst du? Und dann werde ich dich schicken, okay? Ich werde die Jagd mit vorbeischicken. Und dann macht ihr die Antonio, alles klar? Was machen die? Schlossen, guten Tag. Deine Frist läuft ab. Meine Frist? Pass auf, sag mir deinen Namen, ich sag dir meinen, wir treffen uns, okay? Und dann kannst du meine Frist ablaufen lassen. Ja, aber... Okay? Dann vielleicht bist du ein Mann oder was bist du? Dann gib oder doch... bist du eine kleine Muschi? Dann gib doch auf. Bist du eine Muschi oder was? Dann gib doch auf und dann ist... Alter, ich kann nichts dafür, wenn du keinen richtigen Schwanz kriegen tust, verstehst du? Ja, also halt die Klappe jetzt, okay? Ja, aber... Ruf mich wieder an, ganz einfach, okay? Ansonsten, wenn ich irgendwo deine Stimme höre, reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals, okay? Sabo, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Ich glaube, mir kommt eine Idee. Sie sind dieser... Mit Rudi Völler wollten Sie... Richtig, genau. Passen Sie auf, es geht sich darum, und zwar brauche ich von Ihnen eine Steinskulptur. Sie brauchen schon wieder eine Skulptur? Und zwar hat unsere Muschi Junge gekriegt. Ich verstehe Sie nicht. Unsere Muschi, die Katze, die heißt Muschi, die hat Junge gekriegt. Sagen Sie bloß, Sie haben eine Muschi. Sie sind eine Wunderpanzer. Sie sind wirklich eine Wunder. Richtig, genau. Und zwar hat unsere Katze Junge gekriegt. Und zwar hätte ich das gern als Geschenk... Dass wissen Sie, was ist das? Was ist das wieder für eine Geschichte? Ja. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Ja, ich denke, Sie sind Bildhauer. Ja, und mache ich Muschis? Bin ich Bildhauer für Muschis? Bin ich die Dolly Dollar von das Bildhauer? Bin ich ein hergelaufener, tschechischer, heruntergekommener, möchtegern Bildhauer für Muschis? Was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Ich mache Ihnen ein Angebot, da rohren Sie sich ja nicht gleich aufregen. Ich rege, wissen Sie, Panzer, ich habe mich noch nicht aufgeregt. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche den tieferen Sinn dieser göttlichen Prüfung zu verstehen. Bitte? Haben Sie was getrunken? Sie haben eine Aufgabe. Haben Sie was getrunken, Herr Sabo? Was ist... Wie verbleiben wir denn jetzt? Ganz einfach, Panzer, wir verbleiben wirklich einfach. Sie rufen nicht mehr an... Ja. Und Sie besorgen sich Ihre Scheißmuschi woanders. Ende. Sabo? Herr Sabo, wir sind gerade unterbrochen worden. Wir sind nicht Sie Lackaffe, Sie krankes, eingeweichtes Stück Scheißgehirn. Wir sind nicht unterbrochen worden. Ja. Begreifen Sie. Ich war aber gerade weg. Panzer. Aus, vorbei. Es ist nichts mehr. Wir werden es nichts mehr machen heute. Ich muss arbeiten. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie scheinen verdammt viel Tagesfreizeit zu haben. Machen Sie ein Inserat in der Zeitung. Junger Bekloppter mit viel Tagesfreizeit sucht Muschi. Und dann kriegen Sie so viele Anrufe, wie Sie wollen. Einen Moment. Hallo? Panzer. Ich mache aus. Sabo, hallo? Hallo, hier ist Panzer. Und zwar wollte ich doch mal fragen, wie wir jetzt verbleiben. Sind Sie denn völlig schmerzfrei, Panzer? Bitte? Glauben Sie, dass Sie das noch lange durchhalten werden? Kriege ich jetzt die Skulptur oder nicht? Ja, ich habe eine Lösung für Sie schon vorbereitet. Ja. Sie bringen sich und Ihre Muschis vorbei. Ja. Und dann lösen wir das Problem ganz einfach mit einer Salzsäure. Sie kommen vorbei und das Problem löst sich ganz langsam auf. Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Ja, bitte. Es geht sich um Folgendes. Und zwar, wir hatten gestern, mein Sohn hatte gestern Hochzeit. Jetzt hat er mal gut einen, ne? Ja, wie gut, hat sich gehört. Genau, so, jetzt müsste ich normal morgen früh arbeiten, bei euch. Bitte? Willst du frei haben? Dass mir sagen, ich komme irgendwie ab Donnerstag oder was, aber dass ich sagen kann, Sie haben grünes Licht gegeben. Wie bitte? Dass ich sage, dass ihr da Bescheid wisst, ich komme irgendwie ab Donnerstag oder was. Das mache ich nicht. Warum? Das darf ich nicht. Warum? Herr Panzer. Warum? Ja, geht nicht. Ich kann doch nicht kommen, ich bin noch total schlapp von gestern. Ja, das ist mein Problem, das ist dein Problem. Warum? Ja, weil ich ja nicht da bin. Ja, aber ich rufe doch jetzt an, um das zu sagen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, den Chef anrufen. Nee, der sagt ja nichts, Freundchen hier. Wer laufen kann, der kann auch arbeiten. Ja, der Chef doch, oder nicht? Ja, aber ich kann wirklich nicht. Ich bin total fettig. Ja, ich auch. Bitte? Ich auch. Chef anrufen, da Bescheid sagen. Dass ich am Donnerstag komme, dann sage ich hier, grünes Licht gegeben. Nein, bitte? Auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, das tue ich nicht. Einfach Zettel nehmen, aufschreiben. Panzer kommt am Donnerstag. Und richtig, genau, nein. Jetzt hammert. Ich darf aber nicht. Warum denn nicht? Ja, ich kann keinem freigeben. Ja, aber wir haben doch gerade beschlossen. Nee. Doch. Nein. Doch. Du hast das beschlossen, aber nicht ich. Ja, aber da kann ich doch ich sagen, beschließe der ja nichts. Nee. Ich krieg das doch auch ab Donnerstag geregelt. Nein. Doch. Nein. Doch. Sollen wir es so machen? Nein. Ja? Nein. Dass mir sagen, du sagst ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nee. Geben Sie sich einen Ruck. Nein. Ne? Nein. Ne? Nein. Ja? Nee. Hallo. Nee. Hallo. Hallo. Komm. Herr Panzer. Sag ja. Nee. Ja. Nein. Ja. Komm. Sag einfach ja und ich leg auf und wir vergessen alles. Nein, ich sage nicht ja. Sag einfach einmal ja. Nein. Einmal ja sagen. Nein. Bist du verheiratet? Nein. Hast du ein Auto? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nee. Warst du auch schon mal krank? Nein. Warst du dieses Jahr schon in Urlaub? Nein. Hast du Weihnachten gefeiert? Nein. Silvester? Nein. Ich bin Sturm in Ochse. Soll ich auflegen? Nein. Nur wenn du keine Lust mehr hast. Soll ich auflegen? Ich sage jetzt ja nichts mehr. Beep. bitte gehen Sie aus der Leitung, vergessen Sie das. Hallo. Hallo. Wer ist da? Hier ist Panzer. Das habe ich doch gewusst, dass Sie schon wieder anrufen, Sie. Mit Ihren Scheißwichsgriffeln immer machen Sie da. Lassen Sie anständiges Leute wie Sabo in Ruhe. Ich scheiße auf Ihre Drecksaufträge, die nichts sind, nur Ausgeburt von Ihrem kranken, dreckigen Gehirn da draußen in Ihrem Schweinestall, wo Sie hausen. Sie können mich am Arsch lecken. Haben Sie verstanden? Ich bin auf 100.000 Volt. Panzer, wenn ich kriege nur irgendwie raus, wo Sie sind, machen diese Verrücktheiten. Ich werde Sie klein machen. Es geht sich um Folgendes. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Schon wieder ist richtig um Folgendes. Sie können noch nicht mal gescheit sprechen. Bitte? Beherrschen Sie denn deutsche Sprache wenigstens. Es geht sich um Folgendes. Es geht sich um einen Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße geht es sich. Sie wollen wieder irgendeine Scheiße und Auszubildender macht Scheiße, Sie machen Scheiße, alles um mich herum macht Scheiße. Wie soll Sabo gescheit machen Kunst, wenn immer noch Scheiße kommt? Scheißland, Scheißsituation, Scheißauftraggeber, Scheißpanzer! Haben Sie das verstanden? Sagen Sie mir jetzt ein für alle Mal, sagen Sie, das ist das letzte Mal, dass Sie rufen an. Ja, es geht sich um Folgendes. Das ist doch nicht wahr, das ist... Panzerlei, es geht sich um Folgendes. Um was geht es sich denn wieder? Um was? Aber Schluss ja. Dann, nichts mehr. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Was ist denn mit Ihnen los? Weil Sie jedes Mal kommen mit neuer Scheiße. Immer Scheiße fragen. Ja, aber Sie haben noch nie was für mich gemacht. Ist ja auch kein Wunder. Sie wollen Rudi Feller und was weiß ich. Demnächst wollen Sie noch Ihr Arschloch in Gips und Beton gegossen haben. Dann lassen Sie mich doch kurz noch erklären und dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Das ist letzte Mal. Was wollen Sie? Es geht sich darum. Und zwar der erste FC Köln ist ja aufgestiegen. Der erste FC Köln. Und ich hätte gerne diese Geißbock aus Titan. Titan, selbstverständlich. Wie die quasi unter den Hufen drunter auf einem Bayern. Haben Sie es selbstverständlich? Drauf rumtrampelt. Auf einem was? Bayern, auf einem Bayern. Was ist ein Bayer? Ja, aus Bayern München. Und ich brauche im Prinzip eine Titangeist. Eine Titangeist, damit Sie sich hinstecken können in Ihren Arsch. Was wollen Sie mit Titangeist, Sie Verrückter? Ich habe eigentlich gedacht, dass Sie die Geist spenden. Dass Sie das spenden. Ja, ich spende Ihnen. Ich spende Ihnen ganz andere Sachen. Wissen Sie? Ich spende Ihnen ganz andere Sachen. Zwei Geistböcke. Ich spende Ihnen 100.000 Schläge mit Stahlbarren auf Ihrem nackten Arsch, solange bis er glüht, wie das Abendsonne, die bei Rhodos in das Scheißmeer versinkt.